Von ganz anderer Art ist der schlichte, aber durchdringende Gesang der neuseeländischen Kea-Papageien. Bei diesen Keas ist eigentlich alles anders als bei den übrigen Papageien. Es sind sozusagen in jeder Hinsicht verkehrte Papageien. Sie leben nicht in den heißen Tropen, sondern in den kalten Gebirgen Neuseelands. Sie leben nicht von süßen Früchten und saftigen Trieben, sondern von Wurzeln, die sie mit ihrem furchtbaren Schnabel selbst aus dem gefrorenen Boden auszugraben vermögen und zum Teil auch von Fleisch. Die neuseeländischen Farmer behaupten sogar, dass sie über ihre Schafe herfallen und diesen die Nieren bei lebendigem Leibe aus dem Körper reißen. Unter dem Druck dieser übrigens nie bewiesenen Behauptung wurde die Regierung Neuseelands gezwungen, für jeden Kopf eines mit Gift oder Blei, Falle oder Schlinge umgebrachten Keas eine Prämie auszuzahlen. Das dauerte, ähnlich wie beim Fischotter in der Schweiz, so lang, bis die Art nahezu ausgerottet war. Dann musste dieselbe Regierung, ähnlich wie beim Fischotter in der Schweiz, das bis an den Rand der Vernichtung getriebene Tier unter Schutz stellen. Deswegen sind Keas heute so selten. Man kann sie nicht einfach im Tierhandel kaufen wie andere Papageien. Der Zürcher Zoo ist der einzige in Europa, der diese seltene und in jeder Hinsicht absonderliche Papageienart seit Jahren mit Erfolg züchtet und an andere Zoos abgeben kann. Im Gegensatz zu den anderen, meist grellbunten Papageien ist die Färbung des Keas ein bescheidenes Olivgrün. Das normalerweise verborgene Rot wird nur am fliegenden Vogel sichtbar. Außerdem ist der Kea ein nachtaktiver Papagei. Er ist also dann besonders lebhaft, wenn die meisten anderen Papageien schlafen. Und endlich fällt seine Fortpflanzungszeit mitten in den Winter. Seine Balzrufe ertönen in den kalten Januarnächten und im Februar schlüpfen bereits die hässlichen, nackten, dickbäuchigen Jungen aus den Eiern in der Geborgenheit eines überdimensionierten starren Kastens, den ein Mensch mit seinen beiden Armen kaum umfassen kann.